Und jetzt das Kriminalhörspiel mit der Reihe Wahre Kriminalfälle. Der Mord an John F. Kennedy am 22. November 1963 gilt, obgleich Lee Harvey Oswald dafür verurteilt wurde, als letztlich ungeklärt. Bis heute kursieren die verschiedensten Mord- und Verschwörungstheorien über das Geschehen. Unsere Sendung bringt nicht nur eine neue Geschichte, sondern neues Material.